Baum gebunden. Ihre Kleidung ist recht zerfetzt und aus mehreren Schnittwunden dringt Blut. Sie ist geknebelt, sodass sie wirklich nicht mehr viel mehr als wimmern kann. Und schaut euch aus schmerzverzerrten Augen an. Ja. Ja, umschauen, gucken, ob hier vielleicht irgendwo auch nochmal eine Falle irgendwo ist. Und so hin und durchschneiden. Genau. Okay. Ist das so ein Bereich, wo eine Lichtung ist? Oder ist die. Nur, es ist schon. Es ist ein. Also, man kann es Lichtung nennen. Es ist wohl eher von der Größe eher mehr ein Wildwechsel. Also, es ist ein bisschen. Ja, aber Freifläche, aber es ist eine Freifläche, wo man dann. Also, wir reden jetzt davon, du hast vielleicht eine Freifläche von 2, vielleicht 3 Metern. Okay, das ist. Also, es ist wirklich. Viel, ist ja. wirklich also, die Bäume stehen nicht ganz so dicht wie vorher, aber es ist schon ziemlich eng. So, das könnte eine Falle sein. Behaltet die Hände im Auge. Sagte der Spielleiter, wenn der Grinsen unter seinen Würfeln. Genau. Müssen wir nochmal kurz nachrechnen. Ja. Ihr schaut euch ja um. Macht bitte einen Wurf auf Bahn. Darf man nur einen Teil der Würfel wiederholen? Drei plus eins macht vier. Drei. Kannst du jetzt auch? Ja, ich hab auch ein 3 plus, aber ich habe auch 2 minus. Also. Tja, ne? Ist immer noch besser als immer, was ich gewürfelt habe. Echt? Das ganze Minus? War null. Besser als Minus. Na, bei dir ist es schwer möglich, ne? Durch dein plus 4 da hast, ne? Du, ich hätte jetzt auch völlig verkacken können, ne? Mit 4 Minus, dann. Dann wärst du bei 0. Dann wäre ich bei 0. Dann könnte ich mich da meinem Blutsbruder anschließen. Also, ist schon möglich. Da ich ja so bekannt bin für Fettnäpfchen, auch was Würfeln angeht, hätte gepasst. Nein, 3 ist okay. Unser Gaukler ist hier momentan. Ja, mit 4. Gaukler entschärft die Fallen. Welche Fallen? Ja, ja, diese Fallen. Du solltest sie entschärfen, aber noch nicht mit deinem Körper. Blutest du noch oder stirbst du schon? Dafür haben wir Barbaren, um Fallen auszulösen. Ja. Zu doof, dass die ein Barbar in der Nähe ist, wenn man einen braucht. Jo. Schmeiß den Barbaren in die Falle. Ja. Ich muss kurz nachgucken, was habt ihr so gewürfelt? 0. 1. 4. 3. Diesmal wirklich 3. Also 3. 3. Ja, okay. Ich werde mir die Aufnahmen später anhören. Dann will ja, das aber ist als Beweismittel durchaus. Okay, kein Einspruch. Mhm. Gut, ihr, ja, ihr entdeckt nichts. Außer eben der erwähnten Frau. Aber schau mal, wer auch immer ihr das angetan hat, hat das weitergesucht. Okay. Dann befreien wir sie! Yay! Ich lasse ihn machen, weil. Okay. Also, du ich sehe ja keine Gefahr. Also, ich gehe mit. Von daher. Du passt mit deinem Bogen auf, ne? Als du ein paar Schritte in Richtung der Frau gemacht hast, hörst du auf einmal ein kurzes Fump und siehst, wie zwischen deinen Füßen ein Wurf durchzustechen kommt. Kein Schritt weiter hier. Was macht ihr in unserem Revier? Wildern. Gnome fangen und grillen. Ich hatte den auch nicht gesehen. Nein. Und gut getan. Hättest wahrscheinlich da den einen auch noch hinlegen müssen, dass du auf 5 kommst. Dann hätte es wahrscheinlich funktioniert. Was wir machen? die arme gefesselte Dame losschneiden. Das werden wir machen. Und eine gepeinigte Seele erlösen. Wir können es ja versuchen. Ich ziele da mal so ganz dezent in die Richtung, aus dem der Wurf durchkam. Das sieht man ja so schön anhand der Art und Weise, wie er in der Erdbogen steckt. Mhm. Mal einen Wurf auf. Wissen ist das, glaube ich, am ehesten noch. Vielleicht da. Alter. Ja, du von schießt damit. Halt lieber auf Schießen. Ich denke mir, Rado, Rado. Wenn du diesen Schleicher findest. Das sind dann immer noch zwei, hoffe ich. Mach ein bisschen Schabernack mit dem Vieh. Mit dem Vieh, ja, ist klar. darf ich irgendwie was würfeln? Oder hast du da schon was? Aber die haben irgendwie Free Invocations? Keine Ahnung. Der begleitet mich. Und ja, also eigentlich bitte ich dem darum genau das, was er sonst so tut. Leute ärgern. Poltergeist! Los, polter mal ein bisschen. Jetzt auch gar kein Hochzeit geplant. Du musst einmal bitte auf Seelenfang würfeln. Okay. Und zwar gegen die 2. Gegen die 2? Das liegt im schaffbaren Bereich für dich. Oh, das ist möglich, es ist möglich. Das heißt, du brauchst alle 3 oder. Ich habe 4. Ja. Ist gut. Hab deinen Spaß. Ja. Du siehst halt so aus dem Augenwinkel, wie sich das Schemen erhebt und halb transparent die Peripherie dieses Wildwechsels abschwebt. Hat er irgendwie Wahrnehmung? Nö. Nö. Der hat Einfluss und provoziert. Okay, warten wir kurz ab. Ja, dein Pfeil, der sorgt einfach so. Du hast, was hast du gewürfelt? Hatte eine. Minus 1 da liegen, minus hast 1, du? Dann habe ich noch eine 2 beim Schießen. Also, du kannst grob die Richtung ermitteln, aus der der Pfeil kam. Also, du bist dir sicher, dass es vom Winkel her von oben und irgendwo rechts von Juro gewesen sein muss. Aber den genauen Baum kannst du nicht ermitteln. Aber so da, so halb in die Richtung. Aber du würdest sagen, irgendwo, dass die hocken in den Baumkronen. Ja. Lass uns den Wald anzünden. Ach, unser kleiner Kaugelablo. Ja. Du hörst ein ätherisches Hihi, gute Idee. Zum Baumabfackel. Und du siehst noch so, wie jemand auf einen der Bäume zuschwebt. Würfel doch mal bitte Einfluss mit Juros Würfeln. Mit Rados. Für das Vieh mache ich hier natürlich jetzt mit 5. Ja. Vor allem wegen dem dann streichsüchtig, machst du sogar 7. Ja. Du hast ja Timing. Passt ja, der Irrwitz, ich würfel ja jetzt hier für mein Pet geradezu. Ja. Juro bringt sozusagen seinen nicht-weltlichen Einfluss dazu, einen der Bäume anzuzünden. Ja. Ja, also es ist jetzt eher so, also der fängt, also das Astwerk fängt gerade an zu brennen. Ich denke nur, what the shit? Ey, wer hat die Viecher eigentlich unter Kontrolle? Das Bäumchen brennt. Das ist geil, wenn ich das weiß, ne, dass du so der leuchtende Kerzenbringer bist. Ich doch nicht mal. Na, ihr wisst ja, Magier, inkompetent oder auf der falschen Seite. Ja. Aber warum beides auf einmal? Moment, wenn der inkompetent ist, die falsche Seite deine. Das habt ihr nicht umsonst gemacht. Schaltet aus dem Baumkronen. Ich habe gar nichts gemacht. Alter. Ja, ja. Brennende Blätterwerk regnet zu Boden jetzt, oder was? wir schauen gleich mal, was passiert. Ja. Ich will mal kurz die Szenerie ein bisschen beschreiben. Also ihr seid im Endeffekt eher so auf einer leicht langgezogenen Wildwechsel. Hier ist also, das hier ist alles im Endeffekt dicht, bewaldet. Dichter Boden bewaldet. Gut, dass das jetzt gut, dass wir keine Videoaufnahme machen. Also es ist Bäume und Unterholz, ne? Mach mal eine Scheißskizze. Erfolg. Skill. Also zwei Leute stehen da zumindest mitten in der Lichtung. Hier sitzt die Dame, ne? Ja. Und ihr seid hier auf dieser Lichtung verteilt. Das ist im Endeffekt jetzt eine Zone und der Wald drumherum. Also man teilt das immer so ein bisschen in Zonen ein. Das ist im Endeffekt Zone 1. Das hier drumherum, der nähere Wald, wäre im Endeffekt Zone 2. Das ist einfach nur, wenn man halt ein bisschen wechselt. Theoretisch gibt es jetzt noch ein Höhenlevel, aber das kann ich jetzt hier schlecht einzeichnen. Und ich habe auch einen roten Stift. Ja, das ist ein anderes Höhenlevel. Okay. Hier ist jetzt sozusagen ein brennender Baum, der, in dem das trockene Astwerk oder Blatt und Astwerk jetzt langsam anfängt, immer stärker Feuer zu fangen. Das so. Können wir schon mal nicht mehr löschen, ne? Ja. Ja, Initiative funktioniert im Endeffekt immer so ein bisschen so, die wird jetzt hier nach Beschreibung der Szene so ein bisschen grob festgelegt, also sprich, was macht Sinn. Da die NSC an der Stelle eigentlich die Oberhand haben, weil ihr wisst nicht genau, wo die sind, außer dass ihr inzwischen wisst, dass sie in den Bäumen sind. Ihr hingegen relativ auf dem Präsentierteller steht, würde ich die jetzt zuerst handeln lassen, dann seid ihr, dann könnt unter euch ausmachen, in welcher Reihenfolge dran. Wir können es im Zweifelsfall auch auswürfeln, wenn da jetzt, bevor es zu Streit kommt, aber ja. Und nach der ersten Szene schauen wir mal, wie es nach dem ersten Austausch schauen wir mal, ob wir die Initiative so lassen, ob sich bis dahin was ändert. Und dann gucken wir mal. So, einer eurer unsichtbaren Gegner scheint in den brennenden Baum zu springen, denn ihr seht dort eindeutig Bewegung im Astwerk, könnt aber mehr als einen schwarzen Schemen hinter den flammenden Blättern nicht erkennen. Und er beginnt wirklich damit, scheinbar mit einem Messer oder einer Säge, ganze Äste abzuschneiden, die jetzt gerade im Endeffekt hier vor euch auf diesem Wildwechsel landen. Also versucht das Feuer in der Baumkrone nach unten zu verlagern. Er versucht grundlegend eigentlich eher zu verhindern, dass das auf weitere Baumkronen überwächst, weil das Blattwerk brennt deutlich schneller in der Regel als der Rest. Zumindest wenn es trocken ist. Nebenbei ich nur zum Fall. Ihr seid etwa von hier reingekommen. Also hier ist der Weg, über den ihr, also der Holzweg, über den ihr gelaufen seid. Und der Wildwechsel verläuft so grob. Also das ist einfach nur, damit ihr eine Idee habt. Also hier hinten, hier lang und vielleicht hier lang. Also sprich, an diesen Linien entlang ist es nicht ganz so schwierig, sich durch das Dickicht zu bewegen, weil es dort ein bisschen auseinandergetreten, plattgetreten ist. Dort gibt es halt eben Wildpfade. So. Und ich überlege gerade. Auf dich und dich, also auf euch beiden, weil ihr am gefährlichsten ausseht, hagelt es ein paar Wurfmesser. Ich stehe neben mir. Ich falle, ich patze, oder also nee, nur, weil ich bin ja mit ihm näher rangegangen. Weil er wollte ja die Frau freischneiden. Nein, aber sie hat den Bogen gespannt im Endeffekt und du bist der mit dem Schwert und der vielleicht sogar Rüstung. Deswegen seid ihr die Hauptziele. Ja, jeder Wand oder so. Ja, was auch immer. So. Ich würfel die jetzt einfach als Mob zusammen. Ist nicht ganz fair, aber macht es jetzt einfach leichter. Das heißt, ihr beiden würfelt bitte, eine Probe, mit der ihr verteidigt. Das wäre wahrscheinlich am besten Athletik für diese, um sich gegen Wurfleute zu bewähren. Ja, ausweichen, ne? Ja, also das ist ein Ausweichen, weil. Also du kannst gerne probieren. Du brauchst nicht. Ach, ich brauche nicht. Du brauchst nicht. Nee. Athletik, dann komme ich jetzt auf 4. Okay, das ist gut. 2. Ich hätte. Ich habe insgesamt habe ich eine. Eine 4, ist das richtig? Vertue ich mich jetzt gerade nicht? 3, ne, 4. Das heißt, du weichst komplett aus. Hier passiert nichts. Du hast eine 2 gewürfelt, das heißt, es bleiben im Endeffekt 2 über. Du kannst dich jetzt entscheiden. Du musst diese 2 Punkte Stress jetzt irgendwie verpacken. Die kannst du in eine leichte Konsequenz. Ja, was mich nicht tötet, macht mich nur härter. Genau. In eine leichte Konsequenz packen. Oder du kannst dir zum Beispiel das zweite körperliche Stresskästchen von links ankreuzen, das ist nämlich das Zweierkästchen. Also die sind Wert 1, 2, 3, 4. Du hast ja 4, glaube ich, ne? Bei körperlich. 4 Kästchen, ja. Ja, das heißt, die nehmen halt entsprechend Schaden auf. Also der Vorteil ist, die Stresskästchen sind am Ende dieses Kampfes, werden die ausradiert. Die Konsequenz hast du, bis du die heilst. Was heißt Konsequenz? Wäre das jetzt, dass ich einen Malus habe, oder? Konsequenz heißt, nee, Konsequenz funktioniert so, du kriegst sozusagen einen kurzzeitigen, zusätzlichen, negativ konnotierten Aspekt, wie zum Beispiel Fleischwunde oder tiefer Kratzer bei einer leichten jetzt. Bei einer schweren, gebrochenes Bein oder so. Und in dem Moment, wo du die nimmst, darf dein Gegner die auch einmal gratis ausnutzen. Und er kann sie an sich auch immer ausnutzen, wenn er halt dich angreift und so, dann eben nochmal würfeln. Genau. Ja, okay. So, wenn ich die 4 Kästchen voll habe hier, dann würde ich eine Konsequenz daraus generieren, ne? Das wäre, du kannst jederzeit entscheiden, ob du ein Kästchen ankreuzt oder ob du eine Konsequenz nimmst. Das sind manchmal strategische Erwägungen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, wann man was am besten macht, aber so grob in die Richtung geht es halt. Mhm. So, das ist auch das, was bei dem System am meisten Stress kostet, das mal so ein bisschen in sich zu kriegen, also reinzubekommen, was da am meisten Sinn macht. So, das waren jetzt schon die NSC. Ihr könnt theoretisch reagieren. Also, der Schuss wird schwerer, aber du könntest den, der da in dem brennenden Ästen rumsägt, auf jeden Fall erwischen. Habe ich eine Chance, dass der so verbrennt? Mhm. Nicht? Ich würde. Warum den? Der ist beschäftigt, der tut uns nichts. Ihr seht aber keinen anderen. Ja, aber die anderen sehe ich die. Ihr könnt auch, denkt dran, ihr könnt jederzeit auch sagen, ihr wollt euch aus diesem Gefecht zurückziehen. Waldbrand! Dann dürft ihr selbst entscheiden, wie ihr euch dazu. Wenn ihr irgendwann keine Möglichkeit mehr habt, Stress zu verpacken, dann darf ich beschreiben, wie es weitergeht. Haben wir nicht noch irgendwo so ein bisschen Feuer, weil ich irgendwie in einen anderen Baum reinschießen könnte? So mit einem brennenden Pfeil. Also, du könntest mir einen Fehlpunkt geben, dann würde vor dir eine Brandquelle in Form eines brennenden Asts schon aufgetaucht sein. Die packst du einfach da in den Sack rein. Dann hast du jetzt einen abgesägten brennenden Ast. Ich nehme jetzt einen anderen Baum aus und da schieße ich jetzt einen brennenden Pfeil rein. Nee, da wirfst du einfach die Fackel hin. Ich glaube, ich bin mit dem Schießen aber besser als hoffe ich doch. Als mit Werfen, weil Werfen natürlich nicht. Ich brauche mal eine Sekunde, ich muss mal kurz das nachgucken. Dann gehe ich mal kurz aufs Klo. Sein Näschen, Bruder. Ja. Also ist da auch nichts mehr. Du weißt ja, ne? In alle 4 Himmelsrichtungen jetzt das Feuer verlagern und uns dadurch dann einkesseln. In 3 Richtungen. Also ich bin zwar, hab zwar Östrogen, aber so blöd. Nee, das eine Feuer ist noch oben, das muss erst noch nach unten. Aber du darfst deinen Glückskoeffizienten nicht unterschätzen, weil du bist derjenige, der es dann in dein Haupthaar reinbekommt, dass wenn du vorher was runterfällt. Möchte dann vermeiden, dass du als leuchtende Erscheinung dann vielleicht doch noch in die Fallgrube reinplumpst. Die schon aufgedeckte Fallgrube. Die schon aufgedeckte Fallgrube. Ja. Außerdem tue ich mich gerade schwer damit, das Mädel da zurückzulassen. Du bist der Fankämpfer. Ja, du kannst ja dein Schwert werfen. Ja, mein Schwert ist da gut, die Fesseln zu entsorgen. Dann nimm den Dolch so oder mein Jagdmesser. Ich bin da, ich teile auch. Ja. Zum Beispiel Pfeile in anderen Köpfe, die teile ich gerne. Ich bin da echt nicht so geizig. Nicht? Nein. Da nehme ich mir für andere Sachen auf. Und das müssen wir hier machen. Weil ich glaube, ihr könnt euch selber vorstellen, dass es brennende Äste, brennende Bäume oder etwas ähnliches gerade als Situationsaspekt gibt. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht erzählen, dass das so ist. Läuft. Wir haben euren Ritualhain entsorgt durch ein Feuer. Das ist ja eine Flamme. Ich höre, sehe schon, wir gehören dem falschen Orden an. Also dem. Du musst den brennenden Pfeil noch segnen, als reinigende Flamme. Also, interessanterweise habe ich es gerade gelesen, sowas ähnliches kann ich tatsächlich. Das ist wirklich, wir sind doch ein gutes Team, sag ich doch. So, wir haben jetzt hier den Waldbrand. Aber ich sehe keinen Grund, den jetzt heilig irgendwie zu segnen. Ja, doch. Ach, Spielverderber. Wir löschen damit dieses diesen Fokus aus. Der Wald wird jetzt abbrennen. Ja, lass mal. Segenknauser, du. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, was das Ding kann. Und das versetzt eine Waffe eigentlich nur dazu in der Lage, dass man damit Geister verletzen kann. Das ist alles. Mhm. Und wenn ich damit den Geist eines von diesen Typen da oben mit Baum verletze, ist mir dann auch recht. Ja, die müssen schon vorher vom Körper getrennt werden, die Geister. Ach, immer diese Hindernisse ist ja. Naja, gut, okay. Dann versuche ich es auf die althergebrachte traditionelle Weise. Ja, du hörst jetzt den falschen Zirkel an da, ne? Also könnte man hier den Waldbrand dafür nutzen, hier das reinige Feuer auszulösen. Och, da wär ich ja schon von vornherein anders an die Sache rangegangen. Sorry, ich habe eine Sache nicht ganz im Kopf an Regeln und die muss ich mal eben kurz aber. Die ist leider das Problem, warum ich sie nicht im Kopf habe, ist, dass sie sich echt gut in den Regeln versteckt, wie ich mal wieder feststelle. Das war bei den alten Versionen ein bisschen besser gemacht. So, jetzt könnten sie Werbung einblenden. Ja. Für das kleine dieser Werbeblock könnte Ihnen gehören. Baseballs, Toilettenpapier benutzt. Flammenwerfer. Ja. Merchandise. Wir brauchen T-Shirts. Spaceballs, die Frühstücksflocken. Spaceballs, der Flammenwerfer. Denn die Kleinen stehen aus dem Schweiß. Du kannst es lesen, weil ich habe nur meine Stimme da gereinigt. Wir handbilden das jetzt. Ich finde es nicht raus. Gut. Habt ihr euch jetzt geeinigt, was ihr tut? Du wolltest deinen Pfeil anzünden. Das ist dir jetzt erstmal gelungen. Was möchtest du mit dem Pfeil machen? Den möchte ich in einen der Nachbarbäume einschießen, in der Hoffnung, dass da auch jemand drin sitzt, der entweder anfängt zu sägen oder zu verbrennen. Zweitere Lösung fände ich besser. Okay. Ja, du möchtest im Endeffekt ja, dir einen Vorteil erschaffen. Das ist ganz gut. Dann würfelst du jetzt auf Schießen. Da komme ich dann mit einer 4 raus. Mhm. Das ist nicht schlecht. Ja. Hast wahrscheinlich noch einen. Und so wird so langsam aus einem brennenden Baum ein Waldbrand. Hier oder hier? Ich hoffe, wir haben genug flinke Sohlen. Ach, warum wir in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah? Ja, da genau an der Stelle. Okay, der nächste Baum beginnt langsam zu schmoren. Warum? Ja, im jugendlichen Leichtsinn habe ich eine Blutsbruderschaft mit der Beknackten eingegangen. Im jugendlichen Leichtsinn steht im Bogen drin. Ja. Ja. Ich zur Arbeiterin. Ich renne darüber. Und ja, löse ihre Fesseln. Sie löst auch den Knebel. Ja, erstmal die Fessel. Ja, sie greift dann selber zum Knebel. Ja, ja. Seid ihr wahnsinnig, den Wald anzuzünden? Und sie stemmt sich langsam hoch und versucht aus der Lichtung zu taumeln. Nein, sie hat wirklich nicht Danke gesagt. So. Ihr beiden lacht noch nicht? Ja, sie beginnt zu taumeln. Dann hilft man ihr, damit sie nicht taumelt. Mhm. Weil. Nicht. Alles klar! Wir schieben ab! Ja. Sie. Schau dich an. Flieh besser, bevor die Bestien weitermachen. Und sie schüttelt den Kopf und lässt sich aber von dir helfen und nickt dir zumindest so teilweise dankend zu, wobei sie scheinbar immer noch davon erschüttert ist, dass sie hier anfängt, den Wald anzuzünden. Und was macht Carlos? Das läuft nicht so wie geplant. Ja, ich rücke schon so langsam ab. Du möchtest dich also aus der Szene entfernen? Ja, weil das sind die Kriegserfahrenen. Hm? Ja, die beiden. Ja. Okay, also du. Ihr seht, wie sich Carlos. Möchtest du dich wirklich komplett aus dem Kampf zurückziehen oder möchtest du erstmal nur in Deckung gehen? Nee, nee, so in Deckung. So ein paar Meter okay. Schon mal so. Ihr seht, wie Carlos irgendwo wahrscheinlich hier in die Richtung so ein bisschen hinter einem, der sich hinter einem Baum duckt. Genau. Der noch nicht brennt wahrscheinlich. Ja. Dann waren alle? Ja, ne? Ja. Jo. Du wirst erneut von einem Wurf durch angegriffen. Ja. Diesmal trenne ich sie dann aber doch auf. Das heißt Athletik. Ja, also du kannst auch immer versuchen, das zu parieren. Das ist in dem Falle wirklich eine Stilfrage, das ist nicht schwieriger. Ja, aber worauf würde parieren denn gehen? Kämpfen. Wäre kämpfen. Ja, versuche ich zu parieren. Also das ist Action- und Effektorientiert. Normalerweise müsste man sagen, eigentlich wäre Kling. Ausweichen leichter, aber. Ja, aber in dem Fall. Ich versuche mit meinem Skill Schwert das, den Dolch aus der Luft zu schlagen. Mhm. Ja. Läuft. Null. So, null. Ich habe hier 3 plus. Ich habe jetzt einen Abzug hier durch und habe dann immer noch eine 5. Okay. Ja, du wischt den Wurfdolch aus der Luft. Verlangt eine Bewegung und wirft ihn direkt zurück. Ja, bitte. Du siehst, wie ein schwarzer Schatten auf dich zuspringt und mit einem langen Messer und gefletschten Zähnen anfällt. Das sind die liebsten Opfer. Du musst allerdings wirklich auf Athletik würfeln, ja, weil ich sehe nicht, dass. Mach ich das mit, doch. Oder du kannst auch auf Kämpfen würfeln und versuchen, das wegzurollen, aber. Mit der Sehne des Bogens. Genau. Achso, ich wollte damit nachher noch schießen. Da Athletik ist ja kaputt. Und kämpfen, das ist. Ach, scheiß drauf, ich habe keine Tage, ich kämpfe. Sind so die Aussagen, für die wir später brennen werden. Ja, natürlich. Ja. Ja. Reicht. Ja, hervorragend. Dann komme ich auf eine 3. Ja. Kann ich leider nichts dran machen. Dann bist du auch ausgewichen. So. Das tut mir nicht leid. Mhm. Der Dritte im Bunde, der vorher versucht hat, Äste zu löschen, fällt ebenfalls aus den Wipfeln und der fällt in deine Richtung. Athletik oder kämpfen? Kämpfen, weil da habe ich wenigstens ein Wert drin. Mit dem Stab abwehren, ne? Oh. Das ist null. Das ist null, hey, ich habe eins. Dann kriegst du einen Stress. Oh, einen Stress. Kriegen wir. Bleistift? Ich kann dir auch eingeben. Ich hab eigentlich einen noch gehabt. Hier, nimm den hier. Ja. Ja, das ist tatsächlich meiner. Meinen habe ich noch eingepackt. Okay. Ach ja, du hast noch zwei. So. So, ihr seid dran. Hier in Zone 1 befinden sich momentan bei euch zwei dieser ja, katzenartigen. Jetzt kann ich auch mal ein Bild rausholen. Also was ist jetzt, zwei davon sind jetzt bei euch unten. Einer scheint noch in den Wipfeln zu hängen. Wie groß sind die Viecher? Ganz ausgestreckt, gerade durchgestreckt, kommen sie so auf 1,40. Also sie sind deutlich kleiner als ihr. Hm? Also so normal, in normaler Haltung so gutes Zwergenmaß von 1,20. Das ist noch irgendwie Cola im Angebot oder so, ne? Mhm. Ja, würde ich was nehmen, weil mein Fläschchen ist leer. Ja. Ja, dann fange ich ja einfach mal an. Mit dem Kurzschwert hau ich dem kleinen Dreckvieh, was mir jetzt, was ich wahrscheinlich gerade irgendwie, was irgendwo einen Kratzer verpasst hat. Mach ich mal dasselbe. Er versucht mit einem langgebogenen Messer zu parieren. Minus 1. Ich behaupte, er hat es geschafft, weil er hat eine 4. Ah, oh, danke. Er passiert jetzt für dich in dem Falle nichts, weil. Ja, den Würfel weggießen, der Klassiker. Der hat die gleiche Farbe, ne? Wie der Wächter. Das ist gefährlich. Ja, am besten woanders hinstellt. Ja, stand ja die ganze Zeit, standen die gut auseinander, aber. So. Möchtest du dann direkt anschließen? Ja, also die Holzfällerin ist ja jetzt auf dem Weg zum Wald dran. Oder zum ja, die hat sich aus dem Gefecht zurückgezogen. Und dann würde ich in den Nahkampf eingreifen bei unserem Seelenjäger. Mhm. Das heißt, voranstürmen und... Fänger. Okay. Dann... Johann! Weg da! Oh shit! Sind das 3 Minus? Ja, das sind 3 Minus. Nein, das ist nur halt 3-mal negativ plus. Das ist eine 1? Sagt wenigstens, dass es wenigstens eine 1 ist. Nee, ich habe Kämpfen gut. Das heißt, ich habe ein plus 3. Das wäre genau 0. So. Relativ neutral. Tja, ich würde mal gerne neu würfeln wollen, ne? Hast du den coolen Aspekt dazu? Das ist da überhaupt. Mann gegen Mann, nee, das funktioniert nicht. Mann gegen Mann, ein Ass. Ja, ich greife in den Nahkampf ein, also ich will dich, ist ja zwischen euch gibt es ja schon einen Kampf. Ich habe nebenbei eine 4 gewürfelt, um nochmal kurz dir vielleicht bei der Überlegung zu helfen. Was hast du denn an Aspekten? Vielleicht kann ich dir Mann, helfen. Mann gegen Mann ein Ass. Ja, das. Und was nicht tötet, härtet ab. Ja. Viel lieber bin ich Handwerker. Ja, ja. Also würde nur das erste irgendwie Sinn machen. Und das passt nicht. Und so das richtig. Passt jetzt gerade nicht, weil da schon ein Kampf besteht. Ich könnte höchstens sagen, kämpf gegen mich. Das hättest du vorher. Das hätte man vorher müssen, dann ja. machen müssen, ja. Ja, dann geht dein, dann wird auch dein Schlag mit einer schnellen Rückhanddrehung wird dein Schwert zur Seite. Du hast ein Schwert genommen, ne? Ja. Zur Seite geleitet. Gut. Möchtest du irgendwie eingreifen aus deinem sicheren Versteck? Ich wüsste nicht wie. Mit einer behenden Wurfkeule. Ach so, mit einem Wurfmesser. Also du bist gar kein besonderes umgehen können. Ja. Ich, vielleicht. Ja. Überrasch uns doch mal. Ja, ich. Du hast bestimmt auch noch ein paar Wurfmesser irgendwo versteckt. Noch. Also schießen hast du 3. Ja. Also musst du, denkst mal, mal irgendwo ein paar Wurfmesser haben. Wurfnummer, Wurfmessernummer. Mhm. So eine Wurfkeule? Okay. Dann werfe er. Werfe er gut. Das sind schon mal 3. Ich habe auch eine 3. Ja, plus 1. 3 plus 3 sind 6. Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt weißt du, woher mein Blockname kommt. Dann hast du ihn bei ihm oder da? Also sind ja, er wird ja von einem angegriffen und die beiden kämpfen mit einem. Wo wolltest du angreifen? Als ich so aus dem Versteck ja so gucke, was macht für, oder was ist für mich? Naja, also aus meiner ihm wird von ihm geholfen, während er noch momentan mit einem Bogen bewaffnet gegen einen Nahkämpfer da steht. Sie, ja, dann, bitte schön, ja. Entschuldigung, dann hier. Frau. Ja. So. Dann hier. Grisa, bitte. Aber ich schaffe das auch alleine. Also geht die Keule dahin. Genau. Gut. Plönk. Genau. Ja. Das ist also Neandertaler 2.0. Das ist dann geworden. Ja, dann muss vielleicht nur noch jemand die schleppen. So. Er nimmt das als Stress. Haben wir hier noch den Zweier. Der ist... Wäre geistig, ne? Scheiße, ich hätte die Keule hätte ich mit einem Faden spannen sollen, dann hätte ich die immer zurückziehen können. Ach, du hast mehrere davon und die wahrscheinlich bist du. Ja, wiederverwerten. Ja, kannst du wieder einsammeln. Recycle-Keule. Das zu dieser Zeit. Ja. Vernünftig. Ich weiß es halt einfach aus. Genau. Der Recycle-Gaukler. Ja. So, dann haben. Ne, du hast noch nicht. Hätte ich Grisa beinahe vergessen. Ja. Gibt der Typ um oder passiert überhaupt was? Oder? Tendenziell kannst du besten Legolas-Style auch in den Nahkampf schießen. Hättest du ein Schild, könntest du auch auf dem Schild über den Boden rutschen und Pfeile um dich werfen, aber. Werfen, nicht schießen. Raus, komm auch nicht wieder rein. Werfen, nicht schießen. Natürlich. Ansonsten Pfeil 10 und mit dem Pfeil irgendwo ins Auge stechen. Dann gehe ich jetzt mal irgendwo mal sicher und sag, ich schnapp mir Bogen, Pfeil und ja, versuch den Viech. Moment, kriegst noch einen Feldpunkt. Wofür? Kannst du auch. Weil ich ganz bewusst ansage, ich versuche dem Viech einen Pfeil ins Auge zu jagen. Das ist okay, aber den brauchst du erst nach einem Wurf ausgehen. Das ist gut. Ich nehme Zusatzschaden bei dem Viech, wenn ich gewinne. Das könnte funktionieren, leider. Für mich. Gar nicht so viel. So, die negieren sich. Dann habe ich Schießen, komme ich dann auf 4. Mhm. Du hast 4. Plus den Punkt, den ich dann kriege, wenn ich die Probe bestehe. Weiß ich ja nicht, bestehe ich die Probe. Ja, du hast auf jeden Fall bestanden, also dann kriege ich den Feldpunkt dann doch. Genau. Ja, dann habe ich dem Viech gerade erfolgreich einen Pfeil ins Auge gejagt. Das heißt ins Auge. Richtig schön. Hast du das gesehen? Wie viel Stress machst du jetzt insgesamt? Den also, Pfeil hast du nicht kommen sehen, ne? Du hast jetzt nie wieder. 4 gewürfelt. Was kriegst du durch den Stand darauf noch? Ein zusätzlicher Schaden beim Gegner. Das ist echt so wenig. Das erscheint mir. Ah, okay. Das wichtig ist, dass es den Aspekt auch noch zusätzlich gibt. Einäugig ist jetzt der Aspekt, der durch deinen Links kam. Da kriegst du dann plus 1. Keine Tiefenwahrnehmung mehr. Warte, ich muss an den Pfeil, der mir immer umgesteckt wird. Plus 1 kriegst du an. Wie kommst du denn auf das plus 1? Ich muss immer den entsprechend drehen, damit ich Tiefenwahrnehmung habe. Wenn du die Probe schaffst, bekommt das Ziel zusätzlich zum Schaden. Zum Schaden, ja. Okay, also hast du nur 4 insgesamt gewürfelt. Ja. Das heißt, ich habe nur eine 2, dann bleiben 2 über. Dann muss ich auch eine leichte Konsequenz nehmen. Und das ist, sagen wir doch einfach mal geblendet. Das passt ja. Kurz überreizt. So. Du hast jetzt im Endeffekt 2 Aspekte erschaffen, die können jetzt von deiner Truppe beide einmal wie ein normaler Aspekt für Lau eingesetzt werden. Also nicht mal los, Leute. Ja, macht ja. Natürlich jetzt gegen diesen Gegner. Ja, die Runde ist bei uns leider jetzt gerade durch. Mhm. Ja. Genau. Das heißt, den Vorteil kannst einfach du mit deinem und André gleich einsetzen. Du kannst ihn jetzt nämlich auch schon bei der Verteidigung einsetzen, weil das arme Tier stochert jetzt blindlings in deine Richtung. Wehre dich! Dann nehme ich mein Jagdmesser. Oder ausweichen. Ich nehme meine Dry. Ernsthaft? Natürlich. Kämpfen hättest du plus 2. Ja, wenn ich ein Jagdmesser in den Hals ramme, ist halt auch kämpfen. Also du musst momentan dich erstmal gegen den Angriff wehren, mit anderen Worten. Muss ich dann ausweichen? Athletik ist auch 2. Du kannst wieder ausweichen, du kannst auch kämpfen oder ausweichen. Ja, schießen kannst du jetzt natürlich nicht. Nee. Defensiv mal. Scheiße auf Ausweichen. Wenn ich die Möglichkeit habe, dein Viech zu verletzen, verletzen. Schwierig. Okay. Das sieht doch gut aus. Das hebt sich auf. Dann haben wir die beiden plus 2, also 4. Ich habe eine 3, das heißt, du bist ganz entspannt ausgewichen. Oder pariert hast du in dem Falle. Ja. So, dann gibt es ja immer noch einen in den Baumkronen. Er möchte jetzt seinem Gefährten zu Hilfe eilen und schleudert dir einen Wurfdolch in den Rücken. Der hätte aber auch weichere. Nicht unbedingt. Sind auch keine Minuszeichen drauf, man muss das positiv sehen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Könnte reichen. Doch, kommt ja noch ein plus 2 drauf. 2 wären auch 4. Das sind 4. Ich habe. Ja. Reicht leider. So. Das wird der. Dann haben wir noch einen bei euch beiden. In der großen, schweren Anstürmenden, der gerade vorbeigeschlagen hat? Oder? Ja. Oder der getroffen hat, ne? Das ist die Frage, wer angegriffen wird jetzt. Oh. Das Viech macht geht leicht in die Hocke, fährt mit der Hand über den Boden und versucht dir eine Hand Dreck ins Gesicht zu werfen. Da kannst du mit Athletik gegen widerstehen. Schützend die Hand vors Auge. Oder fast du musst eine Null schaffen. Also 0 über Schaffer 1. Ja, also das 1 ist größer als 0. Mathematik besticht mich. Ja, dann bin ich schon wieder durch. Ich habe es jetzt nicht so gut gelaufen. Ja, hau mal drauf. Ja. Hau ich mal drauf. Ja. Feuer breitet sich ein bisschen mehr aus. Geht aber schnell. Hallo, was hast du getan? Du schlägst auf den, der bei euch beiden ist? Ein? Ich löse mich jetzt nicht aus dem Nahkampf, um dann. Deswegen kann ich ja. Auf den, den ich vorhin eigentlich schon angreifen wollte, der schon zuerst da war. Jetzt muss ich mal gucken, plus 3, das heißt, ich habe ein plus 2. Ja. Ich habe, es war eigentlich nur eine 1. Minus 1. Doch, also, 3, ja. 3 hast du, ich habe eine 1, das sind wieder 2. 2. Das ist doch eine. Nee, ich muss ja, ich habe von den 3, ich habe 2 minus hier. Also, der neutralisiert sich und dann muss ich von den 2, die muss von den 3 noch einen abziehen. Du hast eine 1 dann. 2. 2, okay. So, das heißt, ich habe 1, dann bleiben 2 über. Dann nimmt der das 2er Kästchen. So. Die Keule. Ja. Wie sieht's denn jetzt mit meinem Gegner bzw. dem Bereich aus? Ja, also der, den du gerade das erste Mal attackiert hast, der hat danach von Risa einen Pfeil ins Auge gekriegt und der stochert zwar ziemlich biestig um sich herum, aber grundlegend ist ja, also der scheint nicht mehr so die große Gefahr zu sein. Dann gibt es einen, der oben noch in den Wipfeln rumspringt, den siehst du aber nicht so genau, den sieht man immer mal wieder kurz, wenn er ein Wurfgeschoss auf Tal oder Juro abfeuert. Und dann gibt es eben noch einen Einzelnen, der momentan zwischen den Beinen sozusagen eingeklemmt ist. Der hat jetzt auch die ersten Kratzer abgekriegt. Warte, ist nicht zwei? Nee, einer, ne? Nee, da ist doch noch einer runtergekommen, oder? Ah, nee, der hat von oben Wurf von sich geworfen, ne? Okay. Ja, Mann. Erstmal 1. Schießen hast du 3. Charisma Athletik täuschen ganz gut. Ich gehe oben auf den im Baum. Mit das nächste, was ich packen kann, Wurfmesser. Sobald ich das erkenne. Ich habe ja Schießen hier. Ja, zur Not unterstützt durch Wahrnehmung. Ja. Und falls hole ich noch einen rein. Ja, du müsstest erstmal wirklich eine Wahrnehmung machen, um okay. zu schauen. Das wären 2. Also 2. 2 da, plus den, ne? Nee. Insgesamt 2. Wahrnehmung 2. Die Frage ist jetzt, ob der sich aktiv verstecken oder ja, ob die sich da jetzt nur. Die Frage ist, ob der aktiv jetzt gerade mitkriegt, dass ich den Score nehme. Wobei es in der Falle ist es eher statisch, weil er versteckt sich ja nicht aktiv. Was hast du? 2 hast du gewonnen. 2. Du weißt jetzt, wo er ist und kannst ihn in der nächsten Runde angreifen. Okay. Dann bist du dran. Ich habe noch nicht selber noch nicht gepiekt. Ja, du schon. Ja, hier die beiden. Das ist egal, also. Ich versuche das Viech zu erledigen, was da jetzt so einäugig durch die Gegend hüpft und also den Geblendeten. Den Geblendeten und Pfeil oder Dolch? Ah, ich habe zum Glück noch ein paar Pfeile im Köcher, aus dem kann ich hier wieder rausziehen, falls sich alle Viecher tot sind, wiederverwerten. Ich schließe mich mal meinem recycelten Kollegen an. Jetzt sag schießen, weil da habe ich dann Punkte mehr.